Hallo und herzlich willkommen zum Kleiner Cast, dem Podcast von Kleiner 3. Heute mit mir, Anne, und mit Lucy. Hallo! Und wir waren jüngst im Kino und haben Magic Mike XXL gesehen und haben uns gedacht, weil wir so begeistert waren von dem Film, das müssen wir jetzt mit euch teilen und in Podcast-Form gießen. Und ja, genau das wird jetzt passieren. Genau. Wir wissen noch nicht genau, wann ihr diesen Podcast zu hören kriegen werdet, aber heute ist es noch ein sehr warmer Sommerabend und ein heißer Sommerabend sozusagen. Und das passt auch sehr gut zu dem Film, weil es ist ja so ein Sommerfilm, kann man sagen. Er spielt im Sommer, naja, wahrscheinlich ist bei denen immer warm. Ja. Florida. Ja, Florida ist uns wahrscheinlich die Temperatur ziemlich stetig. Ja, aber der ganze Film wirkt sommerlich. Ja, das stimmt. Es ist so, dass man das Gefühl hat, der passt gut im Sommer. Und ich meine, das ist ja, ja. Deswegen passt es ganz gut. Und selbst wenn ihr den vielleicht irgendwann im Herbst oder im Winter hört, diesen Podcast, dann wird euch bestimmt trotzdem warm. Genau, das hoffen wir. Vielleicht sogar ein wenig heiß. Das kann einem passieren, wenn man in den Film geht. Ja, haben wir für euch getestet. Ja. Ich glaube zwar, der Film ist ganz stark Geschmackssache, aber wir haben zumindest schon mal eine Dame voll auf unserer Seite. Und zwar ist das Roxane Gay, die dazu was Wundervolles geschrieben hat, die feministische Schriftstellerin, die ihr ja bestimmt alle kennt. Und ja, darauf kommen wir bestimmt nochmal zurück. Die hat eine großartige Rezension und einfach auch Zusammenfassung des Films geschrieben. Ja, ne? Eine sehr, sehr lustige. Und auch in, die ist auf so eine Weise geschrieben, dass man schon merkt, wie viel Spaß ihr das gemacht hat und auch wie ehrlich sie ist darüber, wie sie der Film angeturnt hat zum Teil, ist genau das, was den Film irgendwie ausmacht. Ja. Total. Aber vielleicht fangen wir auch damit an, kurz zu erzählen, was eigentlich passiert, weil das ist eigentlich relativ schnell erklärt. Also Handlung ist nicht der wichtigste Aspekt des Films. Nee, und man muss auch den ersten Teil nicht kennen, weil es gibt ja, vielleicht für die, die es nicht wissen, es gibt ja Magic Mike und es gibt Magic Mike XXL, ist jetzt quasi der zweite Teil, aber man muss den ersten nicht kennen. Also ich zum Beispiel habe den ersten noch nicht gesehen, werde das vielleicht jetzt aber nachholen, wer weiß. Aber man kann den locker auch gucken, ohne das vorher getan zu haben. Es gibt ein paar Bezüge darauf, aber die sind tatsächlich nicht so wichtig, weil der Film auch eigentlich keinen Hehl daraus macht, dass seine Storyteile, die sind schon süß, weil sie den Film zusammenhalten. Aber sie versuchen, sie so Mühe geben, eine Story zu haben. Ja, aber sie versuchen auch nicht mehr daraus zu machen, als es ist. Genau. Und das ist, ich glaube, das ist auch mit so, was ich am besten finde, so dieses so, das ist einfach sehr ehrlich mit sich selbst, was es ist und will da auch nicht mehr sein. Und einer der ehrlichsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe. Ja, interessant, ne? Hätte man nicht gedacht, ja. Ja, aber zur Story vielleicht kannst du da ganz gut anknüpfen, weil du hast ja den ersten Teil. Ich habe den ersten Teil gesehen. Das muss ich noch dazu einfügen. Lucy ist quasi die Channing Tatum-Expertin von Kleiner 3. Ja, ja. Also ich bin zuständig für unter anderem Channing Tatum. Genau. Ja. Schreibe ich mir einen Lebenslauf. Ja, finde ich gut. Mhm. Und ja, also Magic Mike ist ein Stripper, aber zum Zeitpunkt von Magic Mike XXL ist er nur Mike Lang oder sowas. Egal, sein Nachname ist egal. Fällt mir gerade auf. Ja, weil er hat das Strippen vor 3 Jahren am Ende des ersten Teils, wie Expertinnen wissen, aufgegeben. Und um sich nur in seinem Möbelbusiness zu widmen, er macht selber, macht selber sozusagen handgefertigte Designermöbel. Mhm. Es läuft so lala. Er ist schon im Geschäft, aber irgendwie, wir sehen das kurz am Anfang, ist nicht so wichtig eigentlich. Das ist, kann man zur Hälfte der Sachen, muss man einmal nicht dazu sagen, was ist man, nicht so wichtig. Ich glaube, was man so mitnimmt, ist halt so, also ich weiß nicht, wie es am ersten Tag aufgehört hat, aber das war ja wahrscheinlich schon sein Traum, den wir da verfolgt hat. Man merkt dann schon so, ja, so richtig geil ist es jetzt auch nicht. Es ist noch nicht so abgehoben vom Boden, das Geschäft. Also es ist 3 Jahre, nachdem er seine Karriere an den Nagel gehängt hat und er kriegt einen Anruf von einem seiner alten Truppe. Es war so, sie haben alle zusammen in einem Club getanzt damals in Tampa, Florida, so eine Truppe von 4 Männern, 5 Männern. Mhm. Und dass ihr ehemaliger Chef, der diesen Laden geleitet hat, dass der that he has gone. Mhm. Das ist eine etwas missverständliche Formulierung. Mike denkt erst, soll es auch sein, sie legen ihn so ein bisschen rein, denkt erst, er wäre tot, das stimmt aber gar nicht, er ist nur irgendwie mit dem Star der Show ins Ausland gegangen und So wird Mike wieder vereint mit der alten Truppe und erfährt, dass sie vorhaben, ein letztes Wochenende zu machen, bevor sie alle ihre Stripper-Karrieren an den Nagel hängen, um sich anderen Dingen zu widmen, die sie eben umtreiben, weil sie auch vielleicht alle nicht mehr, für Stripper jedenfalls nicht mehr die Jüngsten sind, wobei sie natürlich alle, wie wir wissen, total flawless aussehen. Ja. Sie sagen also, ja, wir machen diesen Roadtrip zur Stripper-Convention. Yay, Stripper-Convention. Wo man auch so denkt, It's a thing. Ich hatte keine Ahnung, muss ich gestehen. Die Stripper-Convention Myrtle Beach. Ja, ich habe es nicht recherchiert bisher. Nee, das ist ja ein großer Fehler von mir. Aber es scheint ja doch realistisch zu sein, dass es sowas gibt. Ja, in irgendeiner Form gibt es sicher, Art von Convention Vorstellung erfüllt, die man hat von anderen Arten von Conventions, ist ja eigentlich nicht wichtig. Naja, jedenfalls, Mike geht wieder nach Hause und ist irgendwie so ein bisschen einsam und dann kommt es eigentlich schon mit die beste Szene. Dann kommt eigentlich die beste Szene des ganzen Films. Mike ist in seiner Werkstatt und hat gerade dieses lange Stück Metall in der Hand. Er muss was schweißen, hey. Er muss was schweißen, ja. Und dann läuft zufällig im Radio Genuine. Mit Pony. Und wer dieses Lied kennt, weiß, das ist quasi fürs Strippen geschrieben. Ja. Oder zumindest fürs Tanzen. Und Mike ist einfach in seinem Herzen, in seinem Blut läuft Tänzerblut. Und das ist er muss einfach anfangen zu tanzen. Er hat halt noch dieses lange Stück Metall in der Hand und das wird dann auch da eingebaut und ihr müsst euch das selber ansehen. Halt einfach. Ja, natürlich. Es gibt ein großartiges GIF dazu, das bauen wir dann in die Linkliste wieder. Ja, ich glaube, das wird die Shownotes bestehen dann aus GIFs. Größtenteils, ja. Und damit ihr euch auch selber ein Bild machen könnt. Mhm. Und vielleicht während des Podcasts könnt ihr das dann auch schon angucken. Oh, das ist bestimmt toll. Und zwar immer und immer wieder. Dann muss also Mike tanzen und merkt, das ist irgendwie immer noch voll sein Ding. Und da muss man schon dazu sagen, dass schon diese Szene zeigt, worauf es so ein bisschen hinausläuft. Nämlich, dass natürlich gibt es eine Handlung und die macht, wie gesagt, Sinn, weil sie so ein bisschen das alles rahmt. Mhm. Aber der Film versucht gar nicht zu verhüllen, dass es eine ganz starke Meta-Ebene. Nicht zu verhüllen, haha. Ja, das wird jetzt im Rest des Podcasts so weitergehen, das ist euch schon klar. Er macht keinen Hehl darauf, dass er auf einer Metaebene einfach nur Entertainment bieten will und diese Szenen Male Entertainment und dass diese Szenen eben dann auch sowas losgelöstes haben und sozusagen man den ganzen Film auch lesen kann als eine einzige Show. Ja, und ich muss auch sagen, also ich, wie gesagt, hatte den ersten Teil nicht und ich bin ja tatsächlich nur drauf gekommen, weil ich mitgekriegt habe, dass Roxane Gay so begeistert ist von diesem Film. Deswegen bin ich irgendwie hellhörig geworden und habe gedacht, warum nicht? Und jetzt teile ich ihre Meinung halt komplett. Und diese erste Szene, wie er da in der Werkstatt plötzlich anfängt zu tanzen, ist halt so, also ich meine, du saßt ja im Kino neben mir, aber ich habe bestimmt des Öfteren irgendwie so, was? Irgendwie solche Ausrufe gehabt, wie das geht doch gar nicht, dass man den Körper so bewegen kann. Ja, also man muss auch sagen, Channing Tatum ist nicht nur ein Tänzer, der ist auch ein Akrobat. Und es ist, man hat das Gefühl, krass. Er hat in seinem kleinen Finger so viel Kraft wie in seinem Bizeps und er einfach die Regeln der Physik wirken auf ihn nicht. Also es ist auch einfach toll anzusehen. Das ist wirklich. Er zieht sich da auch noch nicht aus oder so, sondern es ist einfach nur Tanz. Ja. Und so ein bisschen Schweiß. Also nicht nur das vom Gerät. Gibt es ein gutes deutsches Wort für Dry Humping? Stimmt, das weiß ich gar nicht. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, das kann man sich nicht vorstellen. Ja, das stimmt, aber es ist ja eben ein wichtiger Bestandteil dieser Performances immer, diese angedeuteten Sexualakte. Halt genau. Dass es halt irgendwie dadurch sexuell wird. Und unter anderem durch dieses Metallstück. Ja. Ja. Und durch seine Hüften. Ja. Also das deutsche Wort für Dry Humping still missing. Ah, okay. Ja, war ja klar. Also soweit ich das jetzt auf die Schnelle beurteilen kann. Ihr könnt es gerne in die Kommentare schreiben. Wenn ihr kreative Vorschläge habt, bitte gerne her damit. Nur zu. Naja, wir müssen ein bisschen, wenn wir die Story in der Geschwindigkeit weitererzählen, dann wird es ein sehr langer Podcast. Naja, gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Natürlich schließt sich... Aber das war eine sehr elementare Szene. Das war eine sehr wichtige Szene, ja. Natürlich schließt sich Mike dann doch der Truppe an. Und sie fahren los und machen Halt bei einer, so eine Roadside Bar, wo eine Drag Show ist, oder zumindest ist so von einer Drag Queen so durch das Programm geführt, und dann gibt's ein Vogue-Off und sie machen einfach mit und verkleiden sich und haben viel Spaß, und was ich grandios fand. Das ist schon, das war schon so großartig, weil es ist überhaupt keine Frage, ob das jetzt irgendwie, sie machen sich nicht darüber lustig, sie machen da nicht mit, weil sie es albern finden und weil sie so ein bisschen dieses, man hat das ja gerne mal so dieses, wagst du es, irgendwas Peinliches zu tun? Und sie tun das nicht, weil es peinlich ist, sondern weil sie Spaß haben wollen und weil sie sagen, machen wir das jetzt richtig oder machen wir das jetzt richtig? Und Channing Tatum hat ja über die Szene auch gesagt, er hat da quasi seine innere Beyoncé gechannelt, und das sieht man total. Und es ist einfach so schön. Also es ist halt so ein gutes Beispiel. Ich habe mich über die Szene einfach sehr gefreut, weil das so ein schönes Beispiel dafür ist, wie du eben sowas machen kannst, und also dass das kein Widerspruch ist zu Männlichkeit, dass du dich mit deiner Männlichkeit so wohlfühlen kannst, dass du eben nicht dann einen homophoben Spruch drücken musst oder da eine Challenge draus machen musst, dass es irgendwie peinlich ist, sondern dass es einfach so klar ist, nee, wir haben Bock drauf, wir machen das jetzt. Und das war einfach eine sehr schöne Szene. Ja. Zumal, ich meine, man kann natürlich immer sagen, ja, aber die sehen ja auch alle so gut aus und können so gut tanzen. Da zumindest ist ja auch noch ihr MC, Tobias, also der macht den Fahrer, und der soll eben dann bei der großen Convention den MC machen. Der ist jetzt kein Stripper, sondern eher so der untersetzte Typ und ist da irgendwie munter integriert, und sie haben alle irgendwie wahnsinnig viel Spaß. Und der gewinnt, glaube ich, auch, ne? Ja. Sorry, Spoilerwarnung. Spoiler. Ja, man muss dazu sagen, natürlich wird dieser Podcast voller Spoiler sein, was in dem Fall dieses Filmes wirklich ziemlich Wumpe ist. Ja. Also da kann man nur sagen, die Story ist eh nicht der wichtigste Teil. Ja, genau. Ihr müsst es mit eigenen Augen gesehen haben. Gut, dann haben sie irgendwie Spaß am Strand, also es ist abends irgendwie, ja, genau. Und da lernt dann Mike so eine junge Frau kennen. Zoe. Ja, Zoe, und man denkt schon, da passiert doch jetzt was, aber eigentlich reden sie dann im Prinzip darüber, dass wenn sie jetzt irgendwie noch zusammen auf irgendeine Insel fahren, dann würde vielleicht was passieren, und eigentlich wollen sie das beide nicht, und das ist total interessant, weil das Ganze so eine nette Flirterei ist, wo sie sich lustige Drag Queen Namen geben. Oh ja. Und aber im Endeffekt ist einfach auch man auch platonisch Spaß haben kann, und sie dann beide wieder ihrer Wege gehen. Genau, und sie ja auch, glaube ich, an dem Punkt schon sagt, dass sie gerade, also sie scheint zumindest bi zu sein oder zumindest jetzt nicht festgelegt auf ein Gender bei ihrer sexuellen Orientierung, genau. Und sagt so, nö, sie steht gerade auf Frauen, insofern alles easy. Aber das ist so, es ist so nett, so was man im Englischen halt so Banter nennt, ne? So dieses Hin und Her, so ein bisschen. Und ja, so ein lustiger, so ein Necken, aber neckischer Schlagabtausch. Genau, so. Aber es ist nicht, es ist jetzt nicht so mit, und kriegst jetzt deine Nummer und so. Ja, also schon da merkt man, dass der Film, also was sich später einfach auch noch bestätigt, dass die Männer diese Rolle da drin einfach gar nicht haben, und dass es, das eigentlich, das ist sogar relativ realistisch. Dafür, dass der ganze Film so unrealistisch ist, ist es so, also natürlich, weil wie gesagt, es ist irgendwie eine Show, wenn man so will, ist das sowas, wo man so denkt, ach, das ist mal so schön normal. Ja, irgendwie. Beziehungsweise es gibt auch so, das finde ich nämlich auch, das ist auch ein Teil dieser Strandszene, da sind halt alle da, aber einige von denen, die gehen einfach früh pennen, die haben einfach keinen Bock, der andere pennt irgendwie besoffen am Lagerfeuer ein, andere kriegen dann eben noch ein Hookup, aber das ist auch total... Wird nicht thematisiert, auch nicht gezeigt eigentlich. Nee, wird also nicht, man weiß es dann danach, wird nicht aber sie haben halt Mädchen kennengelernt. Na ja. Genau, und die sehen das aber auch total entspannt, also das ist so casual auf beiden Seiten, und deswegen, das ist tatsächlich auch dieses schöne Normale, finde ich. Ja, ja. Das hatte dann was sehr un-Hollywoodeskes eigentlich. Ja, genau. Und auch nicht dieses, das muss jetzt hier nicht zu so einer Orgie irgendwie ausarten. Ja, und dass man nicht das Gefühl hat, man muss da jetzt irgendwie lauter lauter sexy Dinge zeigen, um dann auch mal weibliche nackte Haut zu zeigen, zum ja, Beispiel. Das auch stimmt. Das wird nicht in irgendeiner Weise ausgenutzt, weil das darum geht's einfach nicht. Ja. Und es, ja. Naja, dann fahren kommt das Sie weiter. Dann, fahren weiter. Ja, ist nun ein Roadtrip. Und sie sind so ein bisschen am Hadern mit ihrer Inspiration und ihrer Show und was sie dann da machen wollen, weil sie haben bisher immer so mehr das klassische Programm gehabt und der eine ist halt ein Feuerwehrmann. Mhm. Und man muss sagen, das ist auch was, was herrlich ironisch ist, wie sie über diese ganzen Stripper-Klischees sprechen und über ihr und über ihr Selbstverständnis als ja. Male Entertainer. Und das ist wirklich, dass sie sich da auch total selbst mit auf die Schippe nehmen. Und dass diese Art von Ironie, die so leichtfüßig daherkommt, hat mir sehr gut gefallen. Aber es ist trotzdem nie ein lustig machen über Sexarbeit. Das fand ich halt auch ganz wichtig. Ja, überhaupt nicht. Sie wollen im Gegenteil, sie wollen eben das richtig machen. Sie wollen genau. Das gut machen, weil sie stolz darauf sind, Frauen damit irgendwie glücklich zu machen und zu unterhalten ja. und so weiter. Und sie wollen eben, dass sie das besser machen und nicht halt nur in die blöden Klischees verfallen. Und ja, und im Zuge dessen nehmen sie irgendwie alle Ecstasy. As you do, I guess. Weil Wochenende und Roadtrip und Freunde und dann haben sie sich alle noch viel mehr lieb. Und ja. Und dann, weil der eine eben so mit seinem Selbstverständnis hadert, dass er doch eigentlich immer der Feuermann war, aber ja eigentlich überhaupt er hat Angst vor Feuer und will auch kein Feuerwehrmann sein. Genau, aber und er hat diese Rolle immer auf der Er hat Bühne diese Rolle immer gehabt und sie wollen ihn davon überzeugen, dass er was sein kann ohne sein Feuerwehrmann-Outfit. Genau, weil dem vorhergeht, dass Magic Mike halt sagt, so hey, lass uns doch für diese Convention, auch wenn wir jetzt eigentlich kaum noch Zeit dafür haben, weil es, glaube ich, noch 2 Tage bis dahin sind. Ja, oder so. Lass uns doch mal hier. Zeit ist auch alles sehr relativ. Es ja, soll alles stimmt. in einem Wochenende sein und man ist so, what? Ja, ja, das stimmt. Das funktioniert. So, nein, das schlafen ist, die eigentlich. Das ist, aber es ist so, dass er dann halt vorschlägt, lass uns doch was Kreatives machen, lass uns was Neues überlegen, extra für diese Convention ja. nochmal so richtig auf die Kacke hauen. Und da ja. ist er halt erstmal aus dem Konzept geworfen. Big Dick Richie übrigens heißt er. Ja. Auch for der a schöne, reason. Der schöne Joe Manganiello, ich kann immer seinen Namen so schlecht aussprechen, dem vielleicht Leute bekannt sind aus True Blood, wo er Alcide der Werwolf ist. Oh, das passt. Ja, das passt. Ich habe ja True Blood nach der ersten Staffel aufgegeben. Also ja, da kann man noch nicht vor, glaube ich. Krasser Trash, aber es passt auf jeden Fall. Ja. Ja, aber insofern, wir sind da, sie überlegen sich eigentlich was Kreatives, er kriegt erstmal eine Sinnkrise. Und sie sind alle so ein bisschen mit Sinnkrisen beschäftigt. Ja, das stimmt. Aber auch wieder nicht so, dass man das Gefühl hat, oh, jetzt geht's hier um männliche Befindlichkeiten. Das ist eher, das kommt, wie gesagt, sehr leichtfüßig daher. Nö. Und dann eine sehr tolle Szene, in der sie ihm also auch dann unter Drogeneinfluss sagen, jetzt gehst du in diesen Tankstellen-Supermarkt und tust diese sehr grießcremig aussehende Verkäuferin zum Lächeln bringen. Und ich habe an dieser Stelle kurz gedacht, oh je. Weil ich dachte, machen sie sich jetzt irgendwie, weil sie ist so ein bisschen, sie sieht so ein bisschen blass aus, ein bisschen farblos, sie hat die Haare schräg zurück und sie guckt so sauertöpfisch. Und ich dachte schon, machen die sich jetzt, geht es jetzt so, wird es thematisiert, dass sie keine Super Beauty ist. Und allein, also im normschönen Hollywood-Sinne, und alleine, dass das keine Rolle spielt, sondern sie einfach nur sagen, guck mal, die lächeln überhaupt nicht. Bring die doch genau. mal zum Lächeln. Und jetzt nicht so das... Nicht in diesem Sinne von, ey, lächel doch mal, doch Mädchen. Mal, genau. Sie wird ja gar nicht angesprochen, sondern ja. nur, du tanzt jetzt da drin rum und mal sehen, ob sie dann lächelt. Genau. Kannst du jetzt hier ihren Tag versüßen, ja. wenn du das machst, ja. Und das Schöne ist halt, dass er ja eben in diese Tankstelle geht und dann da die dortigen Requisiten, so eine Tüte Chips und irgendwie eine Flasche Wasser dann nimmt, um eben seine Performance da zu unterstreichen. Und das ist vor allem zu Backstreet Boys. I want it that way. Ist es so witzig. Ich habe mittlerweile ein ganz anderes Verhältnis zu diesem Song. Ich auch. Er ist mir sehr ans Herz gebracht. Ja, oder? Und die Szene ist einfach so toll. Das ist so lustig. Ich muss bei dem Film vor allem die ganze Zeit so lachen, aber weil ich so albern alles fand, sondern ich mich so gefreut habe. Ja, genau. Es ist so eine ernste, richtig, ja, ehrliche Freude. Es ist auch jedes Mal, wenn ich nochmal drüber nachdenke oder auch wenn wir jetzt drüber reden, kommt dieses Grinsen so wieder, was ich während des Films die ganze Zeit hatte. Ja, ich könnte nicht aufhören. Ja. Und dann tanzt er da vor ihr rum und es ist dann auch wirklich Das haben sie so, also sie haben den Ton so gut getroffen, weil sie dann eben nicht so völlig, ah, ich bin so umgeworfen, weil da dieser großartige Mann, also sie ist nicht so hach, sondern sie findet es natürlich total, also sie weiß erstmal überhaupt nicht, was soll der Scheiß? Und ja, genau, der, man merkt so ist der irgendwie so, was ist das für ein Spinner? Und dann bis zum Schluss denkt man so, oh Gott, die denkt auch, der hat einen Knall. Und natürlich würde man das denken, ja. Und dann muss sie einfach lachen. Mhm. Sie muss lachen. Sie tut nicht irgendwie schmachten. Sie muss lachen, weil es so lustig ist, weil er dann am Ende vor ihr steht und nur sagt, wie viel für das Wasser und die Chips? Mhm. Und es ist einfach das als Pointe ist, ja, es funktioniert einfach. Und was auch sehr schön ist, während er da performt, sind halt seine Jungs draußen vor dem Fenster und feuern ihn an und feiern ihn ab. Und das ist einfach so niedlich. Und sind dabei gleichzeitig, merkt man, dass sie total auf Drogen sind. Ja. Aber sie sind dabei ja so putzig. It's adorable. Ja. Naja, aber weil sie eben auf Drogen sind und alle so ein bisschen Eier Popeye, haben sie dann auch einen Moment im Auto, wo sie sich alle... Wo sie meinen, sie müssten jetzt irgendwie so meditativ beten, weil nämlich der Schönling Matt Bomer irgendwie so spirituell ist. Und übrigens auch im wahren Leben habe ich nachgelesen. Aha, also okay. Der macht so mit Meditation und so rum. Mhm, ja. Okay. Und dann fahren sie das Auto in die Büsche und der Fahrer hat eine Gehirnerschütterung und das Auto ist kaputt und ach und alles. Also einerseits Auto kaputt und der Typ, der eigentlich MC machen sollte bei der Convention, ist im Krankenhaus. Ja. Das ist Drama. Es ist natürlich auch, dass dieser Moment so vorhersehbar war, weil klar, was soll denn auch passieren auf dem Roadtrip? Irgendwann müssen sie angehalten. Also es muss irgendeinen Stopp geben für den Roadtrip. Das ist klassisches Roadtrip-Material, aber wie gesagt, da ist der Film ja auch ganz ehrlich. Und dann es steigert sich eigentlich die ganze Zeit. Also man denkt, okay, what's next? Mhm. Das sind so Akte oder so, so Kapitel. Dann kommt das nächste Kapitel. Nämlich, es geht meistens so, dass irgendjemand sagt, ich kenne jemanden. Ja, das ist immer so, ich kenne da jemanden. Okay, diesmal also Magic Mike, weil er war ja lange irgendwie Stripper und er kennt ja Gott und die Welt und sie sind mittlerweile schon in Savannah. Und da fahren sie dann zu diesem, ich weiß gar nicht, wie nennt man das dann genau? Es ist ein Nachtclub. Ja, ein Nachtclub. Oder man könnte auch sagen, es ist ein Stripclub. Ja. Sie sind mittlerweile schon in South Carolina. Und sie fahren also zu diesem Stripclub. Es sieht sehr exklusiv aus. Da stehen zwei bullige Typen vor der Tür und Magic Mike darf dann rein und fragt nach einer Person. Wir hören jetzt noch nicht weiter was aus seiner Vergangenheit. Und dann eine sehr schöne Szene, die irgendwie so mit den Erwartungen dann auch der ZuschauerInnen spielt, dass er dann also reingelassen wird und er geht durch diesen Club, wo man erstmal nicht so genau weiß, was geht da ab. Sind da viele sehr schöne Menschen drin, eigentlich alle schwarz. Das ist ein doch relativ exklusiv, oder nicht exklusiv, aber halt von Schwarzen besuchter Club, vor allem Frauen. Mhm. Und dann wird die Tür geöffnet und da steht dieser totale hingemeißelte Mann. Ja. Und man denkt so, okay. Und dann dem gehört der Laden. Der dann zur Seite tritt und der Besitzerin Mike Zugang zur Besitzerin des Ladens gibt. Der absolut umwerfenden Jada Pinkett Smith, die den ganzen Film im Prinzip, die rockt nicht den ganzen Film, aber sie ist quasi, ihre Rolle ist so zentral, weil sie jetzt für den Fortgang der Geschichte, ohne sie würde nichts laufen. Ich glaube, ich habe auch selten, also ich meine, mir fallen jetzt auch nicht so viele Filme mit ihr ein, muss ich gestehen, aber also das ist, glaube ich, mit ihrer Lieblingsrolle bisher von ihr. Also man sieht auch, dass sie eigentlich mehr machen sollte. Sie sollte viel mehr machen, ja. Echt super in dem Film. Großartig. Ja. Ja, und dann merkt man, die haben halt eine Vergangenheit, weil Mike eben in dem Club gearbeitet hat, bevor er dann quasi, was im ersten Teil zu sehen ist, eben... Also er sozusagen, das liegt vor dem ersten Teil sozusagen, diese Vergangenheit, von der wissen wir noch nichts, selbst die Expertinnen unter uns. Rome, sie hatten wohl auch mal was, da sprühen irgendwie die Funken, aber es läuft auch wieder nicht nichts wirklich. Mhm. Und er fragt sie halt, ob sie irgendwie da den MC machen würde für sie in Myrtle Beach. Und sie ist erstmal so, du hast ja Nerven. Er und so lange nichts von dir hören lassen, dann bist du plötzlich da und willst auch noch was. Und sie lässt ihn da ziemlich am ausgestreckten Arm und zeigt ihm dann, er sagt erstmal, naja gut, jetzt schaust du ja erstmal meinen Club an. Und dann, was natürlich typisch ist, weil wir Zuschauerinnen sollen ja auch den Club uns ansehen. Und das ist dann, wie gesagt, es wird die ganze Zeit eigentlich steigert es sich nur. Dann sehen wir halt, wie sie eben durch dieses Programm führt in ihrem Club. Es sind so verschiedene kleine Räume und alles ist voll mit Frauen, die auch jede Körpergröße, Körperform, Alter, jung, alt, es ist ganz großartig und die werden dann also in verschiedenen kleinen Tanzszenen von Männern beglückt und sie werden alle als Queens angesprochen. Ja, genau. Also alle sind Königinnen. Das fand ich ganz schön. Und es ist einfach, es ist, wir sind schon sprachlos geworden. Ja, und man sieht halt erst die ortsansässigen Stripper bei der Arbeit sozusagen, was sehr viel Spaß macht. Und dann sagt Rome halt, weißt du, wenn du hier was von mir willst, Magic Mike, dann musst du jetzt sehen. Auch mal gucken, ob du noch so gut bist wie damals, als du noch als White Chocolate bekannt warst. Das ist so Der Name großartig. Ist so toll. Ne? Das ist so großartig, weil es auch dieses übliche, blöde, erotische Klischee umdreht. Ja. Naja, und erst hat er nicht so richtig Bock oder fühlt sich, ist es nicht so richtig sein Ding und dann fängt er aber an und holla die Waldfee. Ja, das sind so Sachen, die lassen sich, also seine Tanzszene dann, also ist wieder sehr akrobatisch und natürlich, aber es ist auch einfach, Also wir haben ja vorhin da schon kurz drüber gesprochen, wir waren es eigentlich, dass das mit so die beste Szene ist von ihm alleine, wo er alleine halt tanzt. Und es ist halt wirklich wieder, also wie er da eben dann auch die Frauen teilweise rumwirbelt und also ich weiß immer nicht, wie geht das? Also das ist wirklich so, auf jeden Fall Gravitation spielt keine Rolle. Sehr viel Körperbeherrschung, ja. Und man muss dann schon dazu sagen, das ist sicher nicht so jedermanns Sache, weil diese Art von Strip, die geht dann ja auch mit Anfassen. Also was heißt, oder jeder Frau-Sache, wie auch immer. Aber ich rede jetzt auch eher so vom Zusehen. Wenn man das zum ersten Mal sowas so sieht und dann denkt man, aber da packt er die ganze Zeit die Frauen an. Und aber ich glaube, da ist schon der Deal, wenn du halt da hingehst, dann ist das irgendwie klar, weil, ne, also dass das passieren kann, beziehungsweise wenn du auch gerade rausgegriffen wirst als einzelne Person, die anderen stehen ja nur rum, also in dem Sinne, und gucken zu und werfen da ihre Scheine durch die Gegend. Aber die auserwählt werden für so eine Einzelperformance, da ist, glaube ich, dann schon klar, dass das halt einfach passiert so. Und wenn du das nicht willst, dann würdest du das wahrscheinlich auch sagen können und dann wäre das auch okay. Aber du kannst dich weiter hinten hinstellen. Also ich wollte sagen, um dem entgegenzuwirken, dass ich nämlich immer das Gefühl habe, das Ganze passiert sehr konsensuell und auch mit sehr viel Respekt. Also total. Auch wenn das, ich meine, wie gesagt, das ist alles nur gespielt und angedeutet und es ist dazu da, um sozusagen die Frau natürlich anzumachen. Ja. Und ein bisschen auch so zu dieses Teasing. Also es ist einfach, das ist wie so ein Spiel. Das Ganze hat immer was sehr Spielerisches. Wo natürlich da auch spielt, dass das teilweise natürlich auch zu so leicht peinlichen Momenten führt, aber immer so an der Grenze zwischen. Und das ist ja auch das Lustige, weil Sex ist auch immer manchmal peinlich oder irgendwie spielerisch. Oh, ja, lustig. Also ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man auch in solchen Momenten dann miteinander lachen kann. So. Ja, und dass das so ein Deal ist, der da eingegangen wird, von dem aber vornherein klar ist, alle sind so auf derselben Seite. Also alle wissen irgendwie, was sie da wollen und was ich auch sehr wichtig finde, also was natürlich auch heraussticht bei dieser Art von Performance, ist halt, da ist auch wahnsinnig oft halt Oralverkehr natürlich angedeutet. Also das ist ja auch Teil des Teasings, ne? Ja. Aber wie das dann eben ganz klar Bestandteil davon ist. Ja. Also es geht einfach ganz stark um... Also es geht nicht nur um dieses Thrusting Your Pelvis, so, sondern auch darum, das finde ich, also das ist ein schönes Beispiel dafür, wie dieser Film halt auch weibliche Bedürfnisse, weibliches Begehren so ernst nimmt. Ja, und zwar nicht irgendwie nur so dieses klischee-mäßige Romantik oder irgendwie so verführt werden, sondern nein, es ist wild und es ist dreckig und es ist albern und es ist und naja, dreckig im übertragenen Sinne, aber halt das geht zur Sache und da wird geschwitzt und da wird irgendwie ja. Da wird jetzt schon wieder ganz warm. und nicht, sondern es ist, Frauen sind laut und sie johlen und sie also genau, die anderen, die drumherum stehen, die sind einfach begeistert und sie, und es gibt dann auch noch, und das ist total schön, weil es gibt dann kurz darauf noch eine andere Szene, in der es dann irgendwie romantischer wird, weil es da um eine junge Frau geht und die ist gerade irgendwie frisch verlassen oder irgendwas und sie ist traurig und geschieden sogar. Genau. Ja, geschieden und sie, ja, und so ein bisschen wie der umgedrehte Junggesellenabschied sozusagen. Und dann gibt es eben auch einen der Performer in diesem Club, gespielt vom wunderbaren, wunderbaren Donald Glover, der Troy and Abed in the morning, der ihr ein Liebeslied singt, ein spontanes, also quasi spontan gedichtetes Ständchenlied, ein Freestyle, und das heißt ein Liebeslied, einfach ein, singt sie an, wie toll, ist einfach mal wieder das Selbstbewusstsein aufpäppeln, so, Und da ist auch ganz schön, weil er ist ja, also ne, er ist ja Teil dieses Clubs und wird da auch entsprechend eingeführt als so eine der besonderen Attraktionen sozusagen. Und der hat halt überhaupt nicht diesen Körpertyp wie jetzt eben Magic Mike und seine Kumpels, also nicht dieses diesen gemeißelten Abdomen, sondern der sieht halt irgendwie eigentlich so regular Type irgendwie aus. Und das, also er ist sehr schlank, also einfach. Das finde ich halt auch ganz, ganz gut, dass das so nochmal unterschiedliche Körpertypen da durchaus auch nochmal gezeigt wurden. Ja, und dann? Dann ist also immer noch nicht klar, Rome will ihnen doch nicht so wirklich helfen. Genau. Und das ist so, okay. Und dann fahren sie erstmal. Aber sie kriegen ein Auto gestellt, das ist schon mal gut. Ja, sie gibt ihnen ein Auto und mit André. Der schöne Donald, da heißt der André, fährt sie dann. Und was auch nochmal sehr schön ist, weil dann haben sie auch nochmal so ein Gespräch darüber, wie schön es ist, irgendwie einfach, wenn man so Frauen glücklich macht. Genau, also gerade auch dieses so, die kommen halt dahin und sind irgendwie genervt, frustriert, vielleicht mit ihren existierenden Beziehungen oder so generell, und sie sind dann diejenigen, die das halt irgendwie ein bisschen besser machen können, die da irgendwie, ich glaube, der sagt sowas wie, we are like healers, so, sie sind so, wir heilen diesen, dieses Problem so auf eine Art, und das ist so ein schöner Moment, wie er das so für sich feststellt, das ist irgendwie echt sehr süß. Ja, und dann fahren sie, zu einem Haus, ich weiß gar nicht wo. Ja, wieder mal völlig random. Es ist natürlich, sie sind noch in South Carolina und das Ganze ist ja, also offensichtlich, das Ganze ist ja auch offensichtlich Südstaaten, weil sie kommen an in diesem, es ist dann schon Nacht und sie kommen an riesigen Villa, und man fragt sich immer noch, wie viel Uhr kann es jetzt eigentlich sein? Es muss doch immer noch derselbe Tag oder dieselbe Nacht sein, aber alle sind auf. Ja. Und es ist so eine riesige Südstaaten-Villa mit irgendwie hier Säulen und was weiß ich. Und das ist irgendwie so, weil es das eine Mädel ist, dass der eine Stripper an dem einen Strand kennengelernt hat, und da dürfen sie bei der übernachten. Und dann kommen sie da rein und sind aber offensichtlich alle Mütter von diesem jungen Mädchen. Die sind da gerade und haben so eine kleine, wir sitzen zusammen und trinken Wein und sind wütend auf unsere Ex-Männer. Ja, die zünden sich gerade einen an, die kippen sich einen auf die Lampe mit dem ganzen Wein, der irgendwie im Keller ist. Ja, im Keller, und also es ist da offensichtlich, hier ist Geld im Haus, und dann kommen da diese, und man muss schon sagen, es ist fast so eine Pornosituation. Also das wäre normal so eine Pornosituation, da sind diese Frauen mittleren Alters, die sich gerade mit teurem Rotwein betrinken, und dann kommen zufällig diese diese jungen Stripper, oder nicht, naja, diese Mit-30er Stripper kommen jetzt zufällig da reinmarschiert. Und dann wäre es normalerweise, würde jetzt irgendwie, warum liegt denn da Stroh rum? Genau. Ja. Und genau das passiert halt nicht. Und das ist, und das ist toll, weil dann ist es natürlich erstmal awkward, weil genau das würde passieren. Es ist erstmal etwas merkwürdig. Ja. Natürlich sind die Frauen schon angeschickert und sind so, okay, kommt mal rein und wollt ihr ein Glas Wein und setzt euch mal hier hin, und man denkt so, oh je, aber es passiert nichts, was diese Frauen in irgendeiner Weise lächerlich macht. Nee, und die Männer auch nicht. Und also, die Männer auch halt nicht. So, es ist einfach, dieser Film schafft keine einzige Figur, kein lächerlich zu machen. Nicht in ihren Sehnsüchten, nicht in ihrem Begehren, nicht in ihrem sexuellen Verlangen, nicht in ihrem Wunsch, ob die Leute jetzt gerade gerne ein guter Male-Entertainer sein wollen oder ob sie einfach nur gerne mal wieder guten Sex haben wollen, weil sie ein frustrierendes Eheleben hinter sich haben. Oder ist es egal. Jedes Bedürfnis wird ernst genommen und nicht lächerlich gemacht. Dieser Film hat einfach auch ein großes Herz. Total. Das ist auch das, was Roxane Gay schreibt. Ich kann das nur unterschreiben. Ich finde, das ist wirklich wichtig, dass es fast hat alles sowas Liebevolles, sowas Leichtes. Ja, und ich meine, gerade in der Szene, ich glaube, das ist ja dieses Gespräch, wo der einen auch ein Ständchen gegeben wird, also wo ja im Grunde alle irgendwie erzählen, wie es ihnen gerade geht, so, also von den Frauen und warum sie irgendwie so frustriert sind. Aber auch der eine ältere Stripper. Genau, und der auch. Genau. Das ist Tarzan. Genau. Yeah. Gespielt von einem ehemaligen Wrestler, also er ist so ein richtiger Schrank. Ja, so sieht der aus. Ja, das definitiv ist ein ehemaliger Wrestler und der ist halt. Und der dann wirklich so einen sehr tragischen Moment, wo er sagt, weißt du, ich würde eigentlich auch gerne irgendwann nach Hause kommen zu einer Frau und Kindern, aber ich weiß, der Zug ist abgefahren, so, weil ich halt diesen Job habe. Und das ist so, also das ist halt. Und dann sagt auch einer, und das ist schön, weil das Ganze das gerne wieder so sagt, ich glaube, ein Stück meiner Seele ist gerade gestorben. Ja, genau. Und dann muss man lachen, einerseits, andererseits, weiß man, das ist schon traurig, aber auf der anderen Seite ist es auch so eine Situation, wo ja, so ist es halt. Und und die eine Frau ist irgendwie geschieden und die eine und sagt, die eine hat einfach, glaube ich, ein schlechtes bis gar kein Sexleben. Ja. Und wünscht sich immer, dass es nochmal besser wird. Und dann singt der schöne Matt Bomer ja ein Ständchen mit dem Lied, das sozusagen das Lied von ihr und ihrem Mann war. Und sagt ihr einfach nur, du bist schön. Genau. Und sie sagen ihnen generell, dass sie toll sind. Und ja, und auch nochmal so als Botschaft an die Ehemänner quasi mitgegeben, so, naja, eigentlich müssen die sich doch nur anhören, was ihr wollt. Ja. Dann funktioniert der Rest auch ganz von alleine. Also ich glaube, dieses klassische, wir müssen halt drüber reden, was für Bedürfnisse da sind. Und das eben nicht nur auf der einen Seite, sondern auch auf der anderen. Ja, bitte alle Hetero-Männer jetzt nochmal ganz genau zuhören. Und das ist halt, also ich meine, das ist eine zutiefst feministische Botschaft. Und das passiert halt so mitten in diesem Film und in dieser eigentlich seltsamen Situation. Und das ist total toll. Und was ich aber auch sehr cool finde, wo ich mich ja sehr gefreut habe, weil ich die ewig nicht mehr gesehen habe, aber eigentlich sehr toll finde, die Andie MacDowell. Das habe ich ganz vergessen. Die spielt da, also das ist die die Mutter des Hauses, genau, Dame des Hauses. Die das Haus gehört und die eben geschieden ist und die dann auch ganz klar sagt, ja, ich habe hier halt irgendwie den ersten Typen, mit dem ich mich irgendwie verknallt habe, mit dem bin ich dann zusammengekommen und dann gab es Kinder und im Grunde hatte ich nur einen Penis in meinem Leben und man merkt auch, wie sie das so bereut. Und nicht, um es jetzt, also es ist jetzt noch ein anderer Spoiler, aber wir wissen dann auch bald, es wird nicht der einzige Penis in ihrem Leben gewesen sein. Ja, weil es ist ja nicht so, als hätte niemand Sex in dem Film. Es ist nur einfach nichts, was so im Vordergrund steht. Nee, das stimmt. Das ist also schon interessant. Also Sex im Sinne von hier Coitus. Ja. Also es gibt im Grunde dieses Dry-Humping. Ja. Also diese Inszenierung und diese Performance, aber nicht den tatsächlichen Akt. Es geht vielmehr einfach um Verlangen und um Bedürfnisse und um ja, das Spiel damit und ja. Naja, und was aber wieder der Zufall so will, ist sehr schön, da schreibt Roxane auch so, fragt einfach nicht. Warum das passiert ist. Just go with it. Einfach nicken und weitermachen. Ja. Genau, und zwar wie der Zufall so will, ist in dem Haus eben, weil ja die eigentlich die Töchter da diejenigen waren, mit denen sie verabredet waren, haben die diese Zoe auch im Schlepptau, sprich die Frau, die Magic Mike am Strand kennengelernt hat. Und er merkt dann irgendwie, die haben dann auch so ein Gespräch in der Küche, weil sie irgendwie die Einzige ist, die sich dann so abseilt und in der Küche einen ganzen Kuchen isst. Da wird man auch sehr neidisch. Also sie hat ja so einen ganzen Red Velvet Cake. Ja, also sie isst Kuchen. Und das ist schon sehr, sehr großartig. Wobei das auch wieder so dieses Frustessen, weil sie gerade deprimiert ist. Aber genau, sie hat, also ihr geht's gerade nicht gut. Macht man ja auch manchmal. Ihr geht's gerade nicht gut. Man stellt fest, dass Magic Mike eher Kekse mag als Kuchen. Das ist so eine Grundsatzdiskussion, die sie da kurz anreißen. Richtige Information. Ja, und dass Magic Mike denkt, dass Gott eine Frau ist. Das ist auch eine wichtige Information. Ja. Und dass er dann einfach so sagt, naja, weißt du, wir sind ja auf dem Weg zu dieser Convention und dir geht's gerade nicht gut, dann, wenn du Bock hast, nimm doch deine Freundin und komm einfach mit. Und ich meine, im schlimmsten Fall bist du halt da und hast irgendwie eine gute Zeit. So. Ja, ja, also das ist, man hat auch da wieder das Gefühl, es geht ihm eigentlich nicht darum, dass er die jetzt aufreißen will, sondern dass er einfach nur sieht, sie ist echt gerade deprimiert, ist irgendwelcher Liebeskummer. Ja, er will und was er Gutes will, tun. Sie, so. Ja, sie sagt, hier komm, wie blöd kann es werden, eine Stripper-Convention, ja? Ja. Wobei man nämlich auch noch dazu sagen muss, was wir noch erfahren, im ersten Teil gibt's natürlich eine Love Story. Was heißt natürlich? Aber ja, es gibt im ersten Teil eine Love Story. Stimmt, die hätte ich mir davon vergessen. Ja, weil das so eine untergeordnete Rolle spielt. Ja. Wo Magic Mike am Ende halt mit dann einer Frau zusammen ist. Also hier klassisches Hollywood Happy End zum Ende des Films. Und wir hören nur kurz, dass er dieser Frau einen Antrag gemacht hatte und sie hat ihn abgelehnt. Fertig. Raus aus dem Bild. Ja. Was so, ja, es gibt keine tragische Story, sondern einfach nur, ja, so ist das halt manchmal mit Beziehungen. Und dann wollte sie halt doch nicht. Und deswegen ist sie jetzt, ja, weg. Genau, also im Grunde ist das auch, womit wir einsteigen halt bei Magic Mike XXL, dass er dann irgendwie so bedröppelt rumsitzt und man erstmal nicht so weiß, warum. Und man hat dann so kleine Anzeichen dafür, dass da halt mal jemand in seinem Leben war und jetzt nicht mehr da ist und dass er da schon auch noch dran zu knabbern hat. Insofern ist das wahrscheinlich auch ein Teil für diese Motivation, dass er diesen Roadtrip überhaupt mitmacht, ja, halt wegzukommen von. Und dann... Also das mal so als kurze psychologische Analyse. Genau, weil das ist sehr wichtig in diesem Film. Genau. Magic Mike, wir verstehen dich. Ja, ja, und dann geht's endlich nach Myrtle Beach. Ja, es geht nochmal in einem mega schicken Auto. Stimmt, dann gibt ihnen die, weil die superreiche so, Frau, gibt genau. ihnen dann noch ein schickes Auto und hat dann wohl auch ihr Hotelzimmer abgegradet und das ist wirklich super, weil, ja, es geht nicht darum, dass die, das hat einfach so was Freundschaftliches, so, na, hier, genau. Hier, nimm das mal, euch. Ich hab das, ich geb das euch. Genau, und dann kommen die da an und die schöne Überraschung ist, Rome ist schon da. Ja, sie hat sich natürlich doch entschieden, ihm zu helfen. Und hat auch noch den einen Malik mitgebracht. Genau. Also einen quasi ihren besten Tänzer aus dem Haus. Und Andre, den Und Andre auch, den schönen genau. Sänger. Und wir wissen, ab jetzt wird alles großartig. Ja. Dann taucht noch Elizabeth Banks auf, die viele vielleicht kennen aus Hunger Games Mockingjay, wo sie die Effie Trinket spielt. Und da ist sie quasi sowas Ähnliches. Sie ist also, sie leitet sie leitet halt diese Convention und ist auch mal wieder, also sie ist so vom Typ her da so ähnlich. Ja, gut, das stimmt. Und es ist lustig, weil sie spielt auch nochmal eine ganz ähnliche Rolle in diesem Film Pitch Perfect, der um so A Cappella, der ist auch so ein bisschen schwierig und so ein bisschen sehr albern, aber es geht halt um so A Cappella-Gruppen und so. Ja. Aber der ist auch so ein bisschen, also er ist auch eine Komödie, also es ist auch so halb ernst nur alles. Okay, aber hier aber der, macht sie ja im Grunde die Anmeldung für die Convention, ne? Ja, ja, aber sie macht dann auch so ein bisschen dann Hosting. Genau. Hier. Aber also sie hatte einfach eine Tragende Rolle. Also zunächst kommen sie dahin. Ja, genau. Das ist, wie gesagt, in dem ganzen Film wird alles Organisatorische wird eigentlich nur von Frauen auch so hingekriegt. Was heißt nur? Ich meine, so viele Sachen gibt's ja nicht. Aber das sind halt dann... Das sind die wichtigen Bestandteile, damit die überhaupt vorwärts kommen, die Jungs. Und dann ist es so, dass sie natürlich sich nicht richtig angemeldet haben, weil das ist ja alles so spontan und sie hätten eigentlich gar keinen Platz. Und Paris sagt, sie heißt nämlich Paris. Mhm. Paris sagt, ja, das tut mir jetzt leid. Und dann auftritt Rome. Genau. Dann treffen sich Paris und Rome. Und man merkt, auch die kennen sich von früher. Also Paris kennt halt Magic Mike von früher. Und Paris und Rome kennen sich aber noch ein bisschen besser. Ja, und man merkt halt, dass sie sich wohl offensichtlich noch ein bisschen besser. Und das ist so schön, dass es halt, da britzelt das so richtig in der Szene, weil die beiden wieder aufeinandertreffen. Und man denkt, vielleicht hatten die früher ein Verhältnis oder vielleicht haben sie auch immer noch eins. Das ist genau, man weiß es nicht genau. Und die Jungs im Hintergrund sind halt so, oh, krass. Und es ist und eine ganz wunderbare Szene. Ja, und plötzlich haben sie den Money-Slot. Ja, also den besten Slot der ganzen Convention, wo halt am meisten irgendwie geht. Ja, weil offensichtlich Rome und Paris immer noch ein gutes Verhältnis. Die Paris-Rom-Achse steht. Ja. Ja. Und schon allein für diese Szene ist es auch wieder herrlich. Ja. Und dann kommen natürlich ganz klassisch Training-Montage. Die Training-Montage, ja, das ist auch wieder, das ist nichts Neues, aber es ist mit so viel Spaß an der Sache gemacht. Und ja, wie wir uns ja erinnern, sie wollten sich alle was Neues ausdenken und kreativ sein und das müssen sie jetzt natürlich auch mal tun. Also. Ja, das heißt, jetzt kommen wir, es ist klar, die ganze Zeit ging es darum, wir wollen uns hier irgendwie selbst verwirklichen und dann wird das natürlich nur so angedeutet, damit wir es jetzt noch nicht wissen, was sie da so alles planen. Okay, mhm. Also Training-Montage. Beginnt auch erstmal damit, sie gehen irgendwie in den Baumarkt. Ja, wie das so immer. Kaufen, ist ein bisschen das A-Team of Stripping. Ja. Und genau. Und ja, oder so MacGyver-Style, sich die Sachen zusammenzubauen. Ja, und das ist, wie wir wissen, jetzt alles nur noch Vorgeplänkel, bis es dann endlich mal richtig losgeht. Genau. Und dann geht halt die Show los und Rome macht halt MC und es ist einfach fantastisch. Ja, also sie ist auch wieder, dass sie beherrscht halt diesen Raum und sie tut die Ladies irgendwie da so toll einbinden und nennt sie auch wieder Königinnen und dann machen irgendwie alle eben eine individuelle Show, die in irgendeiner Weise was damit zu tun hat, ganz entfernt, was sie irgendwie so für Träume und Pläne und Talente haben. Und ich weiß nicht, ich glaube, das müssen wir jetzt auch gar nicht im Detail beschreiben. Ach, vielleicht das Einzige, wo ich mich einfach sehr drüber gefreut habe, weil ich halt das Original so liebe, Matt Bomer singt da halt und performt zu Untitled How Does It Feel von D'Angelo. Und ich meine, wer schon das Original von D'Angelo kennt, weiß, es ist so sexy as hell. Und er kriegt das wirklich sehr, sehr gut hin. Also das hätte ich nicht gedacht. Ja, ja, das stimmt. Und was aber auch sehr toll ist, ist der Teil mit Big Dick Richie. Ich weiß jetzt leider seinen richtigen Namen nicht mehr. Egal. Das ist sein richtiger Name. Der im Grunde erst eine Hochzeit inszeniert, also wo er einer Frau aus dem Publikum halt so einen fetten Ring verpasst, so. Und Donald Glover singt dazu. Marry Me heißt das, yeah, glaube ich, der Song. I think I wanna marry you. Ja, genau. Yeah. Und dann werden wir aber ZeugInnen der Hochzeitsnacht. Und die ist sehr interessant, also weil plötzlich ist da so eine, ich weiß nicht, wie heißt das auf Deutsch, Sling? Also so eine Sexschaukel. So ja, genau. BDSM-mäßig sieht es aus, so schwarzes Leder und. Ja, ja, und dann spielt auch nicht mehr Donald Glover, sondern Closer von Nine Inch Nails. Ja. Ich bin ein bisschen enttäuscht, dass der Song nicht auf dem Soundtrack drauf ist, auf dem offiziellen. Also der Soundtrack ist eigentlich sonst relativ komplett. Vielleicht war der zu teuer. Ja, aber der ist einfach verdammt gut an der Stelle. Ja. I wanna fuck you like an animal. Ist ja, halt so. Hallo. Das ist relativ eindeutig. Ja. Das ist auch, ja, ich kenne den Song irgendwie so, also ich habe auf den schon gerne getanzt und das ist einfach auch so einer, wo man sofort irgendwie merkt, das ist einfach so ein, ja. Der eignet sich sehr gut dafür. Ja, genau. Ja. Und dann wird's halt, das ist schön, weil das halt weggeht von diesem ganzen Hochzeit, Romantik, und so. Und dann ist es jetzt so, okay. Jetzt hier Butter bei die Fische. Genau, weil wir mögen es halt auch gerne mal ein bisschen härter. Und es ist auch wieder, aber natürlich so. Der hat da so ein Gestänge halt zusammengeschweißt, wo dann eben diese Schaukel dranhängt und wo er dieses Mädel reinsetzt und dann tanzt er natürlich einfach nur so vor ihr rum, aber er hüpft auch auf diesem Gestänge rum. Ja, und also das Ganze, was ich daran so mag, ist, dass es wieder dieses, das ist ja alles so, weil es eben nur angedeutet ist und weil es alles auch dieses Spielerische hat, ist es für die Frau immer sehr sicher. Mhm. Also sozusagen ist es klar, wie weit es geht. Mhm. Da sind einfach die Grenzen sind vollkommen klar gesteckt. Das stimmt, weil es in dieser Art der Performance mit drin liegt. Ja? Ja. Und deswegen kann sie das sozusagen irgendwie so auch so mitmachen und vielleicht auch mal davon überrascht werden und vielleicht so ein bisschen auch mal so einen Moment über sich ergehen lassen, wo sie nicht so weiß, wie ihr geschieht. Aber sie weiß ja, dass die Grenzen klar sind. Ja, das stimmt. Und ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil dieser ganzen Performance. Ja. Und das wird dann auch nochmal sehr schön deutlich in dann dem Höhepunkt. Ich meine, er ist nun mal die Titelfigur, wenn dann eben die letzte Performance Magic Mike macht, zusammen mit dem Tänzer Malik, ja. Gespielt von Twitch. Mhm. Ich weiß nicht, ob den manche kennen. Wenn nicht, dann googelt ihn. Wir können ja einen Link auch Oder ein GIF. Mhm. Und wo sie halt dann auf der Hauptbühne irgendwie mit zwei Frauen und natürlich wird dann für Magic Mike Zoe ausgewählt, weil er wollte sie ja nun aufheitern und und dann machen sie da halt wieder so eine, wir wirbeln die Frauen über die Bühne und machen irgendwie alle Formen von simulierten Sex und das Schöne bei ihrer Idee ist ja, sie haben ja quasi einfach einen so einen großen Rahmen aufgebaut, als würden sie einen Spiegel haben. Sie machen das so spiegelbildlich. Das heißt, ne, dass man sieht immer auf der einen Seite das, was auf der anderen passiert, aber es sind natürlich andere Leute, aber sie haben das einfach so abgestimmt und das ist schon sehr cool. Und sie machen das ganz, also sie machen das toll synchron, also ich meine, das ist eine super Choreografie. Und gleichzeitig ist es halt wirklich so, wie die Frauen da so ein bisschen requisitenartig, aber sie sind, das ist das toll. Sie sind einerseits so ein bisschen die Requisite, aber andererseits auch so ein bisschen der Star. Total, so, genau. Ja. Und dass das Ganze auch für Zoe dann irgendwie oder für die Frau so ein bisschen merkwürdig sein kann, ist so toll, finde ich, so lustig, ehrlich dargestellt. Ja. Dadurch, dass man öfter mal Close-Up sieht von Zoes Gesicht, die einerseits total viel Spaß hat, andererseits aber auch wirklich so denkt, was zur Hölle passiert hier gerade? Ja, genau. Also das wäre wirklich noch so. Was ich sehr gut nachvollziehen kann. Ja, total. Kann. Also ich habe mich auch mal gefragt, wie würde ich mich denn in so einer Situation weiß nicht so recht, wie ihr geschieht. Andererseits ist es lustig, andererseits ist es ein bisschen peinlich, ein bisschen albern, ein bisschen sexy, ziemlich sexy. Mhm. Und man dann aber auch, Das finde ich, das haben sie, all diese Emotionen stecken dann da so mit drin und das macht einfach Spaß, weil man auch durchaus das Gefühl hat, natürlich macht's ihr auch Spaß. Genau. Und insofern. Und es ist auch wieder auf so einer Metaebene, die letzten Endes, wie wir dann auch sehen, platonisch bleibt, weil dann ist das große Finale und dann ist das alles großer Applaus und was weiß ich und Dollars werden geschmissen und dann sehen wir noch unsere Freunde und ihre und ihre Zoe und Rome und Paris und alle sind irgendwie da auf dem Boardwalk oder keine Ahnung am Strand und feiern den 4. Juli, Juli stattfindet und dann schauen sie Feuerwerk. Und dann ist der Film vorbei. Genau. Man weiß im Grunde nicht, ist Magic Mike jetzt einfach wieder bei seiner eigentlichen Berufung angekommen? Er sieht auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden aus. Sie sehen einfach alle zufrieden aus. Und niemand knutscht rum und niemand kommt zusammen und fällt sich groß in die Arme. Sie sind einfach nur, sie haben eine gute Zeit und es ist irgendwie, es gibt keinen Roman, also alle auch typischen Einstellungen, die man kennt aus Hollywood, also wirklich von Kameraeinstellungen, Bilder und so weiter, die in irgendeiner Weise auf was Romantisches hindeuten, werden nicht gemacht. Die werden umschifft. Es geht um darum, dass alle eine super gute Zeit hatten. Ja. Es ist so ein bisschen, und für die Zuschauerinnen und Zuschauer ist es einfach jetzt nochmal so ein Runterkommen, nachdem man irgendwie zu dem Zeitpunkt wirklich so lacht und gelacht hat und irgendwie, manchmal auch erstmal so, wenn man damit jetzt nicht so, man muss sich einfach so drauf einlassen und dann so in etwa. Was ich ja noch gerne mit dir besprechen wollte, weil ich das so im Vorfeld oder jetzt auch als der Film halt anlief mitbekommen habe und eine ganz spannende Diskussion finde, ist ja dieses ganze Thema, wie geht man jetzt damit um, zu sagen, findest du, dass in dem Film Männer sexuell objektifiziert werden? Und ist das denn jetzt was Positives oder was Negatives oder wie sieht man das eigentlich so im Kontext? Von natürlich auch gerade, wie es für Frauen, mit Frauenkörpern passiert und für Frauen und weibliche Körper einfach auch ein Problem ist, ganz klar. Ja, ich finde, dass allein schon durch die Art, wie so ein bisschen die Tradition ist so ein blödes Wort, mir fällt kein anderes ein, von der Sexualisierung des weiblichen Körpers ist, dass weibliches Stripping oder Frauen in Erotik und Pornografie oder so diesem Bereich, dass es halt ganz schnell darin kippt, sie in so bestimmte so ein bisschen willige unterwürfige, sehr instrumentalisierte Position irgendwie zu drängen, was ich nicht per se verurteilen will, wenn das sozusagen in einem konsensuellen Kontext passiert und die Frau diese Rolle vielleicht auch einnehmen will, dann kann das auch okay sein. Aber das so ist es ja sozusagen jetzt quasi mal in der der massenindustriellen sozusagen Sexindustrie ist das ja jetzt nicht unbedingt immer so der Fall. Und auch den Eindruck zu erwecken, darum geht's ja überhaupt nicht. Mhm. Ja. Und da habe ich halt das Gefühl, dass es irgendwie mit männlichen Entertainern, mhm, so wie sie es auch sagen, einfach, dass dem was grundlegend anderes innewohnt, weil einfach die Grundvoraussetzungen anders sind. Und gerade jetzt in dem Film ist es halt einfach von vornherein so klar, dass alle das, also ich meine, der will ja auch jetzt kein, keine Ahnung, was realistisch, wie die Stripper, die Welt der männlichen Stripper realistisch ist. Ich weiß nicht, ob der erste Film, der versucht es ein bisschen stärker, da geht's dann noch mehr um Drogen und ich weiß nicht und Geld und der Film macht ja eigentlich keinen Hehl daraus, dass er, ich meine, ob die jetzt realistische Figuren sind, das ist alles ziemlich so sozusagen überdreht oder ich weiß nicht, ob das. Und alle sind sozusagen da, weil sie da sein wollen. Mhm. Ja, ich glaube, das ist ein wichtiger Unterschied. Und ich meine, letztendlich muss man ja auch mal gucken, sexuelle Objektifizierung wird ja an dem Punkt negativ. Wo du Leuten damit auch was absprichst. Genau, wo einfach die Individuen mit ihren Bedürfnissen und Wünschen und Begehren einfach komplett verschwinden. Also das sehen wir ja dann spätestens bei solchen Bildern, wo dann wirklich nur noch der Körper zu sehen ist und Kopf und sonst alles irgendwie weg. Ja, ne, das ist irgendwie nur noch so Ausschnitte. Ja, und ich meine, gerade wenn man vergleicht, wie oft eben Sexarbeiterinnen in Filmen dargestellt werden, eben als sehr schablonenhaft und so, ne? Oder eben auch kaum präsent mit was passiert eigentlich drumherum in ihrem Leben noch so. Das hast du halt bei dem Film nicht. Also die sind alle präsent mit eben, was sie auch machen wollen nach dem, wenn das vorbei ist, wie es ihnen bisher ergangen ist, wo sie eben Probleme haben. Klar sind die auch mal lustig, aber nicht nur. Also ne? Ja, sie tun auch gleichzeitig nicht so, als wäre das jetzt was Realistisches. Nee, genau, es ist jetzt keine Doku. Ja, aber halt auch nicht so wie, ach guck mal, das ist alles so high-tai und wir und das ist alles super, sondern es ist klar, dass der Film Entertainment sein soll. Ja, aber es ist halt nicht, dass sie darauf reduziert werden, beziehungsweise es ist natürlich in dem Kontext, dass sie Stripper sind, bis zu einem gewissen Grad halt auch irgendwie klar, dass ihre Körper da eine Rolle spielen. Es ist nicht wie bei Frauen, wo Körper für jeden Scheiß irgendwie plötzlich benutzt werden, ohne dass es einen Kontext dafür gibt. Ich meine, Sexarbeit ist ein ziemlich eindeutiger Kontext. Ja. Aber bei Frauenkörpern passiert das ja eben ohne irgendwelchen. Also ich meine, ich habe jetzt wieder den Trailer gesehen für Mission Impossible und dann hast du halt auch wieder Tom Cruise die ganze Zeit irgendwie angezogen und sitzt auf seinem Mega-Moped und hast du nicht gesehen, macht die Stunts und so weiter und die einzige Frau, die mitspielt, die wird natürlich wieder gezeigt, wie sie aus irgendeinem Swimmingpool rauskommt, ja? Das ist so, und ohne Kopf auch wieder. Also es ist so, das ist halt so dieses Machtgefälle, mit dem wir da einfach immer noch natürlich zu tun haben. Also ich glaube, wichtig ist halt, ich glaube nicht, dass es jetzt... Es ist eher schade, finde ich, dass es keinen Film gibt, in dem sozusagen weibliche Figuren, die in irgendeiner Weise in der Sexarbeit tätig sind oder als Stripperinnen oder dass die so positiv und so so selbstbestimmt das mal machen dürfen. Total, genau. Das würde man sich sehr wünschen. Eben, also das kommt noch weil dazu. Weil sie einfach sagen, wir finden es schön, dass wir dadurch andere Leute so glücklich machen, ja. Ja, eben. Und man müsste eher im Gegenteil sagen, mehr davon. Mit allen Facetten, die es da so gibt. Ja, absolut. Ich fand es nur ganz wichtig, also weil ich eben schon und das auch verstehe als Punkt, dass jetzt einige gesagt haben, so, aber wie soll denn das jetzt sein, wie wenn wir uns schon bei Frauen die ganze Zeit drüber aufregen, dass sie sexuell objektifiziert werden, dann können wir doch jetzt nicht quasi auf männlicher Seite nur nachziehen. Das ist ja jetzt nicht das, was wir als Geschlechtergerechtigkeit sozusagen empfinden. Mhm. Das sehe ich natürlich auch so, es kann aber nicht die Film Lösung macht, des Ganzen nein, aber sein, der Film macht das halt nicht. Der macht es eben nicht so, wie es mit Frauen passiert. Also genau. Und gleichzeitig macht er halt was sonst in Hollywood fast nie passiert, nämlich sich mit weiblicher Sexualität auseinandersetzen und die nicht romantisieren oder ästhetisieren oder verzerren in so eine oder Schablone. Moralisieren oder das sowieso. Also sowieso nicht, aber das schon gar nicht. Und und sondern die einfach mal so ein bisschen zu zelebrieren und ernst zu nehmen, genau. Und zwar in all ihren Facetten, und dass alle die haben, und dass sie nicht klinisch ist und nicht dass sie ja. Und ich meine, letztendlich, ich stehe nicht. Wir müssen natürlich dazu sagen, heterosexuell. Ja, klar. Also das, ja. Also das ist wahrscheinlich bei dem Film dann schon eine Voraussetzung. Oder ich weiß nicht, ich meine, letztendlich sollten den schon irgendwie alle gucken, egal alle, wie. Alle, die Lust drauf haben. Ja, eben, das sowieso, klar. Und man muss nicht unbedingt irgendwie nur Bock auf Männer haben, ja. Um daran Spaß zu haben, sage ich mal. Und also. Ich meine, für mich dieses Körperbild, wie es jetzt eben in Channing Tatum hat und die ganzen anderen Jungs und so, das ist eigentlich nicht, also das ist nicht, was mich jetzt per se anturnt, aber ich fand tatsächlich diesen. Ich bin da sehr vielseitig. Eben, aber das ist ja wieder Geschmackssache. Aber dann tatsächlich diese Form der Performance und so, das fand ich total großartig. Das fand ich sehr, sehr toll. Ja, yeah, Playboy wegen dem Artikel. Was? Ach so, Playboy nein. Den Artikel. Nee, so meine ich. Ich weiß. Nee, aber ich meine, wenn ich mir halt vorstelle, auch gerade mit dem ganzen Hype, den es um 50 Shades gab, wobei es natürlich jetzt da auch wieder nochmal spezifisch um BDSM geht. Aber ich glaube, viele, die sich da irgendwie in den Ernst nehmen von weiblicher Sexualität erhofft hatten, und das ja da auch offensichtlich gesucht hat. Wo ich das Gefühl hatte, das macht das Buch noch mehr als der Film, aber ich habe den Film noch nicht mal gesehen, deswegen sollte ich nicht darüber sprechen. Ja, aber also ich glaube, die sind dann mit Magic Mike eigentlich noch besser dran, würde ich mal sagen. Also auch natürlich, weil es konsensuell passiert, ne? Ich behaupte jetzt mal, dass ohne 50 Shades gesehen zu haben, dass Magic Mike das wohl besser macht. wobei das auch ganz interessant ist, weil das ja eben auch bei Roxane Gay erwähnt wird, die eben sagt, also sie war im Kino so begeistert davon, wie begeistert das restliche Publikum war. Ich meine, wir waren in Deutschland drin und da sind die Frauen natürlich zurückhaltender. Nein, nicht natürlich. Ich weiß es nicht. Ich hatte das Gefühl, da waren schon einige, die auch irgendwie sich sehr gefreut haben oder gelacht haben oder ein bisschen lauter wurden. Ja, aber so wie es Roxane Gay beschreibt, ist es schmeißen irgendwie Dollarnoten. Da muss es schon Leinwand. Echt wild geworden sein. Und sie freut sich darüber so, und sie hat dann aber auch das Gefühl, dass eben da so ein Hunger ist beim weiblichen Publikum nach dieser Art von, dass ihre Sexualität mal vorkommt. Und dass das ernst genommen wird. Dass das ernst genommen wird und dass sie vorkommt in einer realistischen Weise. Und wie gesagt, das ist sicher auch, da findet sich sicher, weiß Gott, auch nicht jede heterosexuelle Frau drin wieder, aber ich glaube schon, für mich hatte das schon viele so Momente, wo ich einfach dachte, das ist irgendwie schön. Stimmt. Das ist irgendwie, das ist immer so entspannt. Und ja, kann ich nur so unterschreiben. Und dann, und das fand ich eben auch noch ganz toll, und da hatte ich neulich auch noch einen Artikel gesehen, der das nicht nur in Bezug auf diesen Film, sondern auf einige Filme, die jetzt dieses Jahr liefen, thematisiert, dass man davon gerne noch mehr machen kann, bitte, Hollywood, danke. Dass es letzten Endes Beziehung zwischen Mann und Frau, also zwischen heterosexuellen Männern und Frauen in Filmen, dass sie platonisch bleiben. Ja. Dass sie, auch wenn sie sich vielleicht nett finden und anziehen und das ist aber, oder sie sich sehr schätzen und sie voneinander beeindruckt sind. Ja, und nicht dieses Harry und Sally Style, ne? So dieses ja, mit, aber am Ende kriegen sie sich doch. Aber am Ende ist doch so. Ja, nein, das ist einfach, dass man irgendwie sich anfreundet, sich unterstützt, sich aufheitert, sich zusammen eine gute Zeit hat oder zusammen halt das tut, was im Film eben gerade das Thema ist. Den kann ich auch gerne nochmal verlinken. Da war ein BuzzFeed-Artikel, wo dann auch zum Beispiel eben Mad Max, die Beziehung zwischen Furiosa und Mad Max als Thema genommen wurde und als ein Beispiel dafür. Und ich muss sagen, ja, das ist mir danach dann auch aufgefallen, dass ich so als Hollywood-Guckerin immer so ein bisschen drauf gewartet habe, dass das noch kommt. Man ist schon so drauf. Man ist so drauf, ne? Wirklich so wie so Pavlovsch, ja. Ja. Total wie so ein Hund fängt man an zu sabbern und das nicht nur ich musste das Bild jetzt noch ausführen, dass man denkt, gleich gibt's die Romanze und dann stellt mal fest, dass man sich total freut, dass sie nicht kommt. Ja, absolut. Und ist so, ach, wie erfrischend. Ja, ich empfinde es tatsächlich als großes. Einfach auch, weil man als Films. Also ganz banal wird man als Zuschauerin nochmal überrascht und stellt auch fest, dass man das irgendwie vermisst hat. Dass es auch mal ganz schön ist, wenn es nicht immer, weil es gibt ja doch noch diese ganzen anderen Arten von Beziehungen, die zwischen Menschen sein können. Und es ist sehr schön, die mal dargestellt zu haben. Und ja, das fand ich, ist auch eine Sache, die der Film sehr richtig macht. Tja, insofern, ja, wir können ja nur noch mal sagen, geht euch den angucken. Ja, und und wir hatten ja auf jeden Fall großen Spaß. Ja, und ich sage mal, man muss sich, man sollte gar nichts müssen, aber ich finde, der Film ist, glaube ich, am besten, wenn man sich einfach ein bisschen entspannt und darauf einlässt und nicht irgendwie nicht denkt, oh, die Story macht aber keinen Sinn. Ja. Sondern die Story, das ist, der Film macht das alles ganz bewusst und der möchte einfach nur Entertainment und Show bieten und das macht er sehr, sehr gut. Ja. Und ja, it's durchaus. It's not bro time, it's show time. It's not bro time, it's show time. Anne, das ist das perfekte Schlusswort, ja. Also, dann hoffen wir mal, ihr hattet auch Spaß mit unserer kleinen Schwärmerei und Besprechung dieses Films. Und ich glaube nicht, dass das sozusagen, wenn ihr jetzt Lust darauf bekommen habt, dass wir zu viel gespoilt haben. Ich denke nicht. Weil der Film einfach für sich spricht. Genau. Wir wünschen euch auf jeden Fall viel Spaß dabei. Wenn ihr ihn gesehen habt, lasst es uns wissen. Und ja, und schaut nochmal in die Shownotes nach GIFs. Genau. Und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Ja. Tschüss.